Trevor, der Dampftraktor, ist altmodisch, aber das ist ihm egal. Er weiß, dass er genauso nützlich ist wie sein Freund Edward, die blaue Lokomotive. Früh am Morgen fuhr Trevor auf dem Pfarrhof aufgeregt hin und her. Er hatte Edward etwas Wichtiges mitzuteilen. Der Pfarrer sagt, nicht alle Kinder können sich Ferien am Meer leisten, also veranstaltet er eine Gartenparty, um das Geld für die Fahrt ans Meer zusammenzubringen. Und ich bin die Hauptattraktion, schnatterte Trevor. Ich fahre alle Gäste spazieren. Der Pfarrer hängt sogar Plakate von mir auf. Ich würde auch gern helfen, seufzte Edward, aber ohne Gleise tauge ich nicht viel bei einer Gartenparty. Es war ein wunderschöner Tag, aber Edward machte sich Sorgen. Wenn ich nur etwas zu dieser Party beitragen könnte, sagt er, ich würde auch gern wie Trevor helfen. Edwards Lokomotivführer lachte, du hilfst auf deine eigene Weise, und zwar bei der Eisenbahn. Am nächsten Tag war Trevor niedergeschlagen. Er hatte eine schlechte Nachricht. Der Pfarrer hatte so viel zu tun, dass er vergessen hatte, die Plakate aufzuhängen. Jetzt weiß niemand von der Party. Aber Edward hatte eine Idee. Keine Sorge, sagte er. Es wird alles gut. Dann erklärte er seinem Lokomotivführer, der Pfarrer kann seine Plakate auf mich und meine Wagen kleben. Und so werden die überall dort zu sehen sein, wo ich hinfahre. Sehr gut, Edward, sagte der Lokomotivführer. Der dicke Kontrolleur gibt sicher seine Zustimmung. Und das tat er auch. Edward dampfte fröhlich durch die Bahnhöfe und sammelte die Fahrgäste ein. Hör zu, sagte er, der Pfarrer gibt eine Party, da müssen wir hingehen. Später ruhte sich Trevor in seiner Hütte auf dem Pfarrhof aus, als Bertie angerollt kam. Hallo Trevor, warum pennst du denn hier, du alter Faulpelz? Ich penne nicht, ich ruhe mich aus, antwortete Trevor. Dann erzählte er Bertie von der Party des Pfarrers. Da komme ich auch hin, prahlte Bertie. Ich glaube kaum, dass die Leute auf einem alten Dampftraktor fahren wollen, wenn sie in einem schönen roten Bus wie mir gefahren sind. Der Tag der Party kam. Es hatte die ganze Nacht durchgeregnet und der Pfarrhof war durchweicht. Regen und Schlamm verderben mir den Tag nicht, sagte Trevor. Nein, wirklich nicht, stimmte sein Fahrer zu. Wir bleiben auf der Straße, dann fahren wir uns nicht fest. Und schon bald fuhr Trevor die ruhige Dorfstraße hinauf und herunter und hatte jedes Mal eine Menge lachender Kinder bei sich. Er wollte gerade um die Ecke biegen, als er Bertie hörte. Hallo, Alter, ich bringe viele Leute zu der Party. Edwards Idee hat prima funktioniert. Trevor schickte Bertie einen jubelnden Pfiff und drehte zum Pfarrhof um. Dann gab es Schwierigkeiten. Hilfe, ich stecke fest, schrie Bertie. Seine Räder waren tief in den Schlamm des Pfarrhofs eingesunken. Terence, der Raupenschlepper, kam zur rechten Zeit. Felder pflügen ist meine Aufgabe, lachte Terence. Jetzt müssen wir dich da rausholen. Mit dicken Seilen zogen Terence und Trevor Bertie aus dem Schlamm. Bertie wird dieses und jenes gelernt haben, sagte Trevor zu sich. Endlich war Bertie wieder auf der Straße. Danke, Trevor, du bist wirklich kein Faulpelz. Nein, lächelte Trevor, aber du hast dich ganz schön lang im Schlamm ausgeruht. An diesem Abend kam der Pfarrer zu Edward und seinem Lokomotivführer. Dank eurer guten Idee mit den Plakaten haben Hunderte von Gästen bei der Party bezahlt und so haben wir viel Geld für die Kinder auftreiben können. Das gefiel Edward sehr gut und Trevor schlief glücklich ein und dachte dabei an die Kinder, die jetzt doch noch ans Meer fahren konnten.